Abschnitt 18 aus Der Hungerpastor von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Der neue Hauslehrer orientierte sich nun in dem Hause des Geheimen Rates Götz, so gut es angehen wollte. Den Leutnant bekam er richtig nicht wieder zu Gesicht, und so war er im Anfang vollständig auf sich allein angewiesen. Dass das Regiment des Hauses in den Händen der gnädigen Frau lag, musste auch dem Befangensten bald klar werden. In seinem Kollegio mochte der Geheime Rat eine Autorität sein, in seinem Heimwesen war er es jedenfalls nicht. Mit starker Hand führte Aurelia Götz, geborene von Lichtenhahn, das Rezeptor nicht allein der Sitte und ließ selten etwas über sich kommen. Bis an die Grenzen des Reiches Kleopeas gebot sie unumschränkt. Reunionskriege über jene Grenzen hinaus waren jedoch immer erfolglos gewesen, und so herrschte zwischen Mutter und Tochter das, was man in der Politik einen bewaffneten Frieden nennt. Kleopea erschien dem Hauslehrer als ein Wunder, und sie war es auch in mancher Beziehung. Außergewöhnlich schön war sie auch außergewöhnlich talentreich. Sie zeichnete und malte vortrefflich, doch am liebsten Karikaturen. Sie spielte Klavier und sang, wenngleich ihre Stimme nicht zu den klangvollsten gehörte. Sie sprach und schrieb mehrere Sprachen, am liebsten aber die französische. Sie las viel, überschlug aber auch viel, doch nie das, was junge Damen lieber überschlagen sollten. Eine ihrer schrecklichsten Waffen gegen die Mama war, dass sie imstande war, in einem vollen Gesellschaftszimmer höchst unbefangen Bücher und Schriftsteller zu zitieren, die einen ganzen Teetisch in die Luft sprengen konnten. In einem Damentee und noch dazu in einem frommen, den Boccaccio und den Decamerone zu nennen, musste freilich auf die Mama wirken wie ein Flintenschuss auf eine Schneealpe. Es kam eine Lawine herunter, aber verschüttet wurde weiter nichts als einige Tassen Tee. Das schöne Haupt der Sünderin ließ sich nicht so leicht verschütten. Die glänzenden Augen leuchteten munter durch alle eisigen, stäubenden Wirbel, und es befand sich in dem entsetzten Zirkel keine Matrone, die nicht ein Fräulein, das sich in solcher Weise bloßgeben konnte, zu vielen anderen Dingen fähig hielt. Wie zornig nach jedem solchen Vorfall die geheime Rätin Götz sein mochte und wie sehr sie Recht dazu haben mochte, Recht behielt sie nicht. Kleopea war eine gewandte Dialektikerin, fast so gewandt in der großen Kunst wie Moses Freudenstein. Mit 1000 allerliebsten Bosheiten schlug sie die Mutter aus allen ihren Verschanzungen, und es gab keinen Engel im Himmel, der das Verhältnis zwischen der geheimen Rätin Götz und dem Fräulein Kleopea Götz gebilligt hätte. Kleopea hasste ihre Mama schon des Namens wegen, welchen sie in der Taufe von derselben erhalten hatte. Von frühester Jugend an hatte sie gegen diesen Namen Opposition gemacht, und viel, sehr viel in ihrer jetzigen Charakterentwicklung war aus diesem Namen und der Opposition dagegen abzuleiten. Die geheime Rätin war sehr kirchlich gesinnt und hatte in ihrem Boudoir einen sehr zierlich geschnitzten Betschemel aufgestellt, an welchem Kleopea in ihrer Kindheit so oft und so lange hatte knien müssen, dass sie es jetzt fast für ihre Pflicht hielt, sich an demselben und allem, was damit zusammenhing, zu rächen. Sie wurde im vollsten Sinne das Enfant terrible des Hauses, und das unter so bewandten Umständen die Schrauben an und im Mechanismus ihres Vaters vor ihren vorwitzigen Fingern sicher seien, war eigentlich nicht zu verlangen. Der Geheime Rat hatte noch weniger Einfluss auf die Tochter als die Geheime Rätin. Der Unterschied zu seinem Nutzen lag nur darin, dass er, der Vater, nicht so sehr darauf bestand, eine Autorität auszuüben. Seine Frau hatte ihn das gelehrt. Um ihren Bruder kümmerte sich Cleofer durchaus nicht. Sie erklärte ihn für eine ekelhafte kleine Kröte und er durfte kaum sich in ihre Nähe wagen. Sie war die einzige im Hause, welche die Tyrannei des kränklichen, verzogenen Kindes nicht duldete, wodurch sich freilich das Verhältnis zur Mutter nicht verbesserte. Ganz eigentümlicher Art aber war das Verhältnis der Tochter des Hauses zu der darin aus Barmherzigkeit aufgenommenen armen Verwandten. Anfangs war ihr Cleofer mit großer Freundlichkeit entgegengekommen. Eine Bundesgenossin glaubte, sie gewonnen zu haben, hatte sich darauf gefreut, mit ihr zusammen den Schelm spielen zu können und fühlte sich umso mehr enttäuscht, als sie das Fränzchen nach der ersten Stunde ihres Zusammenseins für ein Lamm erklären musste. Nun versuchte sie es, eine Sklavin aus der Cousine zu machen, und dieses gelang ihr wenigstens zum Teil. In allen Dingen, bei denen es nicht auf das Weh anderer abgesehen war, unterwarf sich das stille Fränzchen vollständig der schönen, munteren Cleofer. Doch zu keinem der vielen Streiche, die das Hauswesen dann und wann in Verwirrung brachten, bot Franziska Götz ihre Hand und Hülfe. So war sie bald Vertraute, bald das Gegenteil. So wurde sie jetzt geliebkost und verhätschelt, um im nächsten Augenblick schnöde, kühl beiseite geschoben zu werden. Je nachdem die Wolken am Himmel des Hauses wechselten, je nachdem der Barometer der Mädchenlaune stieg oder fiel, wurde des Leutnants Fränzchen aus dem Winkel hervorgeholt oder in denselben zurückgetrieben. Immer gut, sanft und freundlich blieb des Leutnants Fränzchen, und nur ein scharfes Auge konnte den oft so leidvollen Ausdruck ihrer Züge erfassen. Man lernte Franziska Götz doch nicht in der ersten Stunde kennen, wie Cleofer sich einbildete. Von der Tante wurde die Nichte nicht ganz so gut behandelt, als man hätte wünschen sollen. Die geheime Rätin hatte mit ihren beiden Schwägern nie auf dem besten Fuße gestanden. Weder Felix noch Rudolf passten in den Kreis ihrer Anschauungen. Sie hielt sie beide für gemeine Naturen, im Besonderen aber Felix für einen geächteten, gottlosen Freibeuter und Jakobiner und Rudolf für einen leichtsinnigen Bettler und unsittlichen Vagabunden. Dessen ungeachtet hatte sie die Weise gern in ihr Haus aufgenommen, die Stadt sprach davon und man konnte auch selber davon sprechen. Es war Christenpflicht der Verlorenen, eine hilfreiche Hand zu bieten. Es war Verwandtenpflicht, den Versuch zu machen, das bejammernswerte, verwahrloste Geschöpf den anständigen Kreisen der Gesellschaft zu erhalten. Es gab keine Frau in der ganzen Stadt, die ihre Pflichten genauer kannte als die geheime Rätin Götz. Aber ein so großer sittlicher Vorzug das auch sein mochte, Franziska fühlte sich darum nicht glücklicher in der Temperatur dieser Pflichten, denn kühl, sehr kühl war diese Temperatur. Von Kohlenau schickte der Buchhalter den Koffer mit einem Briefe, in welchem er mitteilte, dass der neue Hauslehrer eingerückt sei, dass aber er, der Buchhalter, kein Agio auf ihn gäbe und dass er brutto wie netto ein Artikel sei, der keinen Menschen gefallen könnte, außer der Schwägerin. Dieses alles ließ Hans Unwirsch auf sich beruhen. Er packte seinen Koffer aus, und da fast mit jedem Gegenstande, der darin verborgen war, eine Erinnerung früherer, freierer, glücklicher Stunden ans Licht kam, so trug das viel dazu bei, ihm sein Gemach in dem Hause des Geheimenrates Götz behaglicher zu machen. Viel hatte ihm die Natur versagt, aber die Kunst, sich einzurichten, hatte sie ihm gegeben und damit ein großes Gut. Den süßen Aimé durfte der Präzeptor natürlich nur unter den Augen der Mama unterrichten und der Lehrer schwitzte dabei mehr als der Schüler. Manches hatte die geheime Rätin an dem armen Hans auszusetzen. Seine Lehrmethode, seine Ansichten erschienen ihr oft im höchsten Grade tadelnswert, und dass er nicht schon jetzt ein Nervenfieber bekam, hatte er nur der ungemeinen Zähigkeit seiner Nerven zu danken. Dass Cleophea dann und wann bei den Lektionen zugegen war, machte dieselben auch nicht behaglicher. Sie hatte eine Art, über ihre Arbeit oder ihre Schulter zu blicken, welche, zumal wenn die Mama redete, sehr leicht in Verlegenheit bringen konnte. Sie war zu schön, um andere Leute ruhig sitzen zu lassen und selber ruhig zu sitzen. Ihre Garnknäule rollten nicht durch Zufall, sondern meistens mit Absicht im Zimmer umher, und die Fäden schlangen sich dann oft mit großer Arglist um die Füße des Herrn Kandidaten, und sehr schwer wurde es dem Herrn Kandidaten, sich von diesen bunten Fäden loszumachen, während die Mutter des jungen Grachen, den er unterweisen sollte, stirnrunzelnd und drohend sich über ihn wunderte. Ob sich Franziska im Zimmer befinde, konnte oft sehr zweifelhaft sein. Meistens wurde ihre Anwesenheit erst durch eine Seitenbemerkung oder einen frostig gegebenen Auftrag der gnädigen Frau kund. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe Hans auch aus anderen Zeichen ihre Gegenwart erkannte. Der größte Trost für den Präzeptor lag in dieser Epoche in der Gefräßigkeit seines Zöglings. Sehr oft überarbeitete, das heißt überaß, sich Emmy, und an den Tagen, an welchen er dafür büßte und sich etwas zu voll fühlte, fühlte sich sein Lehrer verhältnismäßig erleichtert. Ja, er kam sich dann stellenweise wie einer jener jugendlichen Engel vor, die beim Kinn aufhören und für alle anderen Gliedmaßen durch ein paar hinter den Ohren befestigte Flügel entschädigt sind. An einem solchen Tage fand er auch Gelegenheit und Zeit, von der Karte Gebrauch zu machen, die ihm der Dr. Theophil Stein in die Hand gedrückt hatte und die ihm schon so viele Sorgen gemacht hatte. Der schiefen Stellung wegen, in welche er durch sie sowohl dem Leutnant Götz als auch der Hausgenossin Franziska gegenüberkam. Der Gedanke, dass Moses Freudenstein am meisten zur Lösung dieses für einen Menschen wie Hans so bedenklichen Knotens beitragen könne, kam ihm natürlich auch allmählich wieder in den Sinn. Wie ein Maikäfer, der einem Knaben entwischte, aber noch den Faden, an dem er gehalten wurde, am Beine trägt, flog Hans aus. Das wonnige Gefühl der Freiheit und Selbstständigkeit, mit welchem er quer durch den Park und durch die ersten Straßen der Stadt schritt, wich jedoch mehr und mehr, je weiter er in dem Gewühl vordrang. Als er vor dem eleganten modernen Gebäude in der Hedwigstraße, in welchem der Dr. Stein den zweiten Stock bewohnte, stand, fühlte er sich wieder bedeutend beklommen, starrte geraume Zeit nach den Fenstern hinauf und hätte viel darum gegeben, wenn der Moses oder Theophilus aus einem derselben hätte heraussehen und rufen wollen: »Na, alter Kerl, was stehst du da und gaffst? Es ist richtig, es ist meine Bude, komm herauf und salbe!« Da aber niemand aus dem Fenster sah als eine alte Dame im ersten Stock und diese sehr bedrohlich, so blieb für Hans zuletzt doch nichts weiter übrig, als in das Haus hineinzutreten und die Treppe hinaufzusteigen. Er nahm es für ein günstiges Zeichen, dass jene alte, grimmige Dame nicht auch aus einer Tür guckte, als er über die Wachstuchdecke ihrer Hausregion schritt oder vielmehr auf den Zehen schlich. Er hätte nicht gewusst, was er antworten sollte, wenn sie ihn gefragt hätte, was er suche und ob sie nach der Polizei schicken solle. Ohne Fährlichkeiten erreichte Hans das zweite Stockwerk und die Tür, an der ein Porzellantäfelchen den geänderten Namen seines Jugendfreundes verkündete. Er klopfte, fuhr aber mit höchst charakteristischem Ruck des Oberkörpers zurück, als nicht Moses, sondern eine frische, jugendliche Weiberstimme herein rief. Er starrte nochmals das Schildchen mit dem Namen an. Es war ganz richtig: Dr. Theophil Stein. Wie lange er noch seine Zweifel hin und her gewogen hätte, wenn die Tür nicht von drinnen geöffnet worden wäre, können wir nicht sagen. Aber sie wurde geöffnet und eine hübsche junge Dame mit sehr schwarzem Haar und einem etwas aufgestülpten Näschen blickte auf den Korridor hinaus und auf den schwarzen Theologen. Sie lachte sehr über den Letzteren, gab aber der Kürze der Zeit wegen keinen Grund dafür an. Hinter diesem heiteren Fräulein tauchte das Gesicht Theophils auf, und zwar mit etwas ärgerlich verlegenem Ausdruck. Er schien das Gebaren der jungen Dame für unpassend zu halten und suchte, sie in das Zimmer zurückzuziehen. Als er jedoch den Mann erkannte, der geklopft hatte, zuckte er die Achseln und lächelte. »Ah, du bist's, Hans, komm herein. Du durftest auch ohne Anklopfen hereintreten.« Er flüsterte dann der jungen Dame etwas sehr ernst, fast böse ins Ohr, diese aber zuckte wiederum die Achseln, fast wie Cleophäa Götz, und lachte, ohne viel auf die Worte des Doktors zu achten. Sie hüpfte zurück in das Zimmer, griff ein zierliches, rosiges Hütchen von einem Stuhl, setzte dasselbe vor dem Spiegel auf und warf zum größten Schrecken des Kandidaten der Theologie Johannes Unwirsch aus Neustadt diesem durch denselben Spiegel eine Kusshand zu, was der Dr. Theophil Stein wieder sehr missbilligte. Den Zipfel eines schönen großen Manteltuches reichte das Fräulein dem Kandidaten Unwirsch und deutete ihm durch lebendige Zeichen an, dass sie ohne seine spezielle Hilfe nicht imstande sei, dieses Tuch um ihre hübschen Schultern zu legen. In seine Verlegenheit und in die weiten Falten des Schals verwickelte sich der Kandidat natürlich so sehr, dass die Heiterkeit des Fräuleins ihren Höhepunkt erreichte. Der Dr. Theophil machte der Sache dadurch ein Ende, dass er dem unbeholfenen Theologen den Umhang entriss und den Ritterdienst selber versah. Nun verbeugte sich das Fräulein sehr tief und feierlich vor beiden Herren, um jedoch in demselben Augenblick in ihre vorherige Lustigkeit zu verfallen. Wieder küsste sie die Hand gegen den Kandidaten Unwirsch und merkwürdigerweise rief sie ihm, obgleich er ihr gar nicht vorgestellt worden war, von der Tür aus zu: »Bonjour, Monsieur le Curé!« Zierlich wie ein Vogel entschlüpfte sie und der Dr. Stein folgte ihr auf den Gang hinaus. Nach längerer Zeit vernahm Hans ein helles Gelächter, während er sich in dem Zimmer seines Jugendfreundes umsah. »Famos«, sagte er unwillkürlich beim ersten Blick, und dieser Studentenausruf war ganz und gar an seinem Platze. Im reichsten Maße entfaltete Moses Freudenstein den Luxus des gebildeten Mannes. Die Unordnung, die im Gemache herrschte, war nur scheinbar. Jedes Möbel stand da, wo es stehen musste, um zur Bequemlichkeit beizutragen. Bei einem zweiten Blick schüttelte der gute Hans freilich den Kopf. Manches gefiel ihm bei näherer Betrachtung doch nicht ganz. Einige Bilder und Statuetten erregten sogar seine höchste Missbilligung. Die Reste eines üppigen Frühstücks auf dem Tische beunruhigten sein Schicklichkeitsgefühl viel weniger als die tizianische Venus, welche sich auf ihrem Ruhebett so breit machte. »Traitre, wa!« rief die helle Stimme auf dem Gange, und einen Augenblick später trat Moses in das Zimmer zurück und begrüßte nun den Jugendgenossen aufs Freundlichste. »Da bist du endlich, altes Haus«, rief er. »Du hattest an jenem Abend, wo du aus der Wolke tratest wie ein griechischer Gott, versäumt, mir deine Karte zu geben. Ich würde dich sonst jedenfalls selbst aufgesucht haben, denn ich brenne vor Neugier zu erfahren, wie du in jene Weinstube und in diese Stadt kommst. Setze dich, Alter, hoffentlich hast du noch nicht gefrühstückt.« Hans dankte sehr für alle leibliche Nahrung. Sein Herz war zu voll. Über die alten Erinnerungen vergaß er alles andere. Für diesen Augenblick gewann Moses den alten Einfluss über ihn in seinem ganzen Umfange zurück. Übrigens ließ ihm der Freund auch gar nicht Zeit, seine Ideen zu ordnen. »Es würde mir sehr leid tun, wenn ich dich eben gestört hätte«, hub Hans an. »Gestört? In diesem Nest der Langeweile? Keineswegs. Du bist mir willkommener als irgendjemand.« »Wahrscheinlich eine Verwandte von dir? Des südlichen Tars, der schwarzen Locken und Augen wegen? Du irrst dich, Schlaukopf. Es ist eine Tochter Frankreichs, echtes Pariser Vollblut. Das heißt, es ist eine, Eine arme Waise, eine kleine Putzmacherin, que sais-je, der ich in Paris allerlei Gefälligkeiten erwiesen habe und die hierher gekommen ist, um bei den Damen hiesiger Stadt ihr Glück zu machen. Denke nicht so schlecht von mir, du frommes Blut. Weshalb sollte Hans darum schlechter von dem Freunde denken, weil dieser sich einer armen Waise in bedrängten Umständen hilfreich angenommen hatte? Eifrig sprach er ihm seine ganze Billigung aus und setzte hinzu, dass er etwas anderes auch gar nicht von dem Jugendgenossen erwartet habe. Moses Freudenstein freute sich sehr, die Meinung des Theologen getroffen zu haben, und das Gespräch wandte sich zu wichtigeren Dingen. Obgleich nun eigentlich Hans die meisten Fragen zu stellen hatte und obgleich Moses Freudenstein von Rechts wegen hätte Antwort darauf geben müssen, so drehte letzterer sogleich das Verhältnis um. Moses fragte und Hans antwortete. »Nun sage, alter Knabe, wie ist's gekommen, dass du der Kröppelgasse untreu wurdest? Weshalb haben sie dich nicht zum Stadtpfarrer von Neustadt gemacht, die Philister? Was treibst du hier in Babylon? Wo wohnst du? Wie lebst du?« Hans berichtete, dass er Hauslehrer im Hause des Geheimen Rats Götz sei, und der Freund sah hoch auf. »Dort? Da? Diable, Hans, weißt du, dass du ein beneidenswerter Gesell bist? Wahrhaftig, ich bin überzeugt, dass dieser Mensch sein Glück gar nicht kennt. Unter demselben Dache mit der schönen Kleophäa zu leben. Hans, Hans, manch einer würde viel darum geben, wenn er sich an deiner Stelle befände.« Mit einem tiefen Seufzer bemerkte der Hauslehrer, dass er nicht einsehen könne, worin hier das große Glück bestehe, und immer heiterer wurde der Freund. »Per Bacco, ein köstlicher Kerl bist du immer gewesen, Hans, und du bist es noch. Oh, wenn du wüsstest, wie dankbar ich dir dafür bin, dass du gerade in diesem Hause deine Erziehungsexperimente machst. Ich darf dich doch besuchen?« »Gewiss, gewiss, ich freue mich so sehr darauf. Erinnerst du dich wohl noch der Abende, die wir in deines Vaters Hinterstübchen und später auf der Universität zubrachten? Du hast mir oft den Angstschweiß auf die Stirn getrieben, aber es waren doch schöne Zeiten.« »Oh ja«, seufzte Moses, »sehr schöne Zeiten. Aber die Gegenwart ist auch etwas wert. Ich werde gewiss bald an deiner Tür klopfen, Hans.« Nun schob aber plötzlich der Präzeptor seinen Stuhl zurück und sah den Freund an. »Moses, du hast schon eine Bekannte in dem Hause des Herrn Geheimen Rats, und diese Kunde hat mir lange schwer auf der Seele gelegen. Oh, weshalb hast du niemals an mich geschrieben? Es war sehr, sehr unrecht von dir. Ich habe dich deshalb auch nicht zur Verteidigung aufrufen können. Gottlob, dass ich es jetzt kann. Weshalb ist der Leutnant Rudolf so erzürnt auf dich? Und was hast du seiner Nichte, Fräulein Franziska, welche jetzt im Hause ihrer Verwandten wohnt, getan?« »Leutnant Götz? Fräulein Franziska Götz?« fragte Moses ganz verwundert. »Jawohl, jawohl. Im Posthorn zu Windheim haben sie deinen Namen genannt, und sehr böse hat der Herr Leutnant über dich gesprochen. Viel hätte ich darum gegeben, wenn ich damals deine Adresse gewusst hätte. Oh, es war sehr unrecht von dir, dass du mir niemals schriebst.« Nun erzählte Hans, wie ernst der Leutnant Götz behauptete, den Dr. Freudenstein in Paris zu kennen, und Moses zog die dunklen Brauen zusammen und warf sehr finstere Blicke auf den armen Hans. Aber er war Herr über sein Mienenspiel, glatt ward seine Stirne, und nach einigen Augenblicken lächelte er wie gewöhnlich. Ruhig ließ er Hans ausreden und sagte dann, »Also das ist es? Sieh, Hans, dir gegenüber muss ich mich verteidigen, so gut ich es kann. Einem anderen würde ich wohl nicht das Recht zugestehen, solche Fragen an mich zu stellen. Ich bin sehr jung in die Welt hinausgeworfen worden, und weil ich immer nur auf die eigene Kraft angewiesen war, So war es kein Wunder, wenn ich zuletzt einen sehr übertriebenen Begriff von derselben bekam. So musste ich denn natürlich mein Lehrgeld bezahlen, wie jedes andere unglückliche Menschenkind. Trotzdem, dass ich als Doktor der Philosophie nach Paris ging, gab's noch vielerlei zu lernen. Aber die echte Philosophie lernt sich nicht auf den Schulbänken. Wer davon das Seinige kapieren will, tut wohl, sich auf einen Eckstein zu setzen, das Maul aufzusperren und zu warten, bis die Weisheit zu Wagen, zu Pferd oder zu Fuß vorbeikommt. So habe ich in Paris wie anderwärts gesessen und allerlei Volk habe ich kennengelernt. Viel Lehrer habe ich gehabt und, wie gesagt, viel Lehrgeld bezahlt, ein Gutteil von dem Letzteren an den Papa der jungen Dame, welche du vorhin erwähntest. Der Mann war ein Trunkenbold und ein Stück von einer Kanaille, ein Charakter, der jedem lebhaften jugendlichen Geiste gefährlich werden musste. Er hatte viel erlebt und wusste gut davon zu erzählen, wenn er nicht betrunken war. Er ernährte sich dadurch, dass er Fechtstunden gab und ein eigentümliches Talent besaß, in den Cafés der Boulevards und der Schenken der Barriere junge Leute an sich zu ziehen. Und da er die Fechtstunden in seiner Wohnung hielt, so kam jeder sowohl mit der Tochter wie dem Vater in Berührung. Die edleren Naturen unter uns bedauerten das arme, kummervolle Kind. Die Taugenichtse gebärdeten sich nach ihrer Art gegen sie. In seinen nüchternen Momenten war der Chevalier, so nannte man den Mann, ein grimmiger Wächter der Ehre seines fünften Stockwerks und seines Kindes. Aber er war selten nüchtern und die arme Franziska war dann völlig auf sich selbst angewiesen. Da hat sie mir leid getan und ich habe mich ihr genähert. Ohne ihr Wissen habe ich sie oft vor dem Hunger und vielleicht auch manchem anderen Unheil geschützt. Ohne mich würde der Teufel ihren Vater noch viel früher geholt haben, als es geschah. Der alte Freibeuter starb im Delirium tremens und das Kind war ganz verlassen. Auch da habe ich mich des unglücklichen Mädchens angenommen, bis der Herr Onkel aus Deutschland kam, um es heimzuholen. Ich war ein Jude, Hans Unwirsch, und ich habe meinen Lohn dafür genommen. Das Fräulein meinte, ich habe meine Grenzen überschritten. Als ich mich wehrte, wurde ich beleidigt und geschmäht. Das war die alte Geschichte vom Lohn der Welt. Der junge Dame will ich übrigens nicht den mindesten Vorwurf machen. Sie war stets ein Engel und wird es hoffentlich auch jetzt noch sein. Deinen Leutnant habe ich kaum zu Gesicht bekommen. Ich werde kein Wort mehr über diese Geschichte verlieren. Dreist kann ich dem Fräulein Franziska unter die Augen treten. Moses schwieg und sah wieder finster auf den Freund. Unruhig rückte dieser auf seinem Stuhl hin und her. Jetzt sprang er auf und lief durch die Stube. Sollte er dem Freunde glauben oder dem Leutnant? Er wusste keinen Rat. Hätte er gesehen, auf welche Weise er während seines Umherlaufens von Moses beobachtet wurde, er würde dem Leutnant geglaubt haben. So aber blieb ihm nichts übrig, als mit einem tiefen Seufzer dieses Blatt für jetzt umzuschlagen. »So setze dich doch, Hans«, rief endlich der Jugendgenosse. »Glaub mir, diese Sachen kümmern mich mehr als dich. Ich hatte schwerer daran zu tragen, und es ist nicht recht von dir, dass du die erste Stunde unseres Wiedersehens auf solche Weise trübst.« »O Moses, Moses! Nenne mich nicht Moses. Ich heiße Theophil, Theophil Stein. Ich habe dem Glauben meiner Väter entsagt und bin Christ, katholischer Christ.« Hans Unwirsch setzte sich jetzt wirklich, und zwar auf den nächsten Sessel. Gründlicher waren noch niemals seine Gedanken von einem Punkt auf den anderen gewendet worden. Es dauerte Minuten, ehe er sich so weit gefasst hatte, dass er stammeln konnte. »Du? Du? Du, Moses Freudenstein? Du, Katholik? Du, Christ?« Theophil, wie wir den Sohn des Trödlers aus der Kröppelstraße von jetzt an immer nennen dürfen, nickte, indem er sich in seinem Sessel wiegte. Ich bin katholischer Christ. Ich, Theophil Stein, Doktor der Philosophie, demnächst vielleicht außerordentlicher Professor der semitischen Sprachen an hiesiger Universität. Mein Leben ist wilder gewesen als das deinige, Hans Unwirsch. So bin ich auch dem Untergang dann und wann näher gewesen als du. Aber unschätzbare Weisheit habe ich aus den Strudeln und Wirbeln aus dem Abyssus mit emporgebracht. Und du glaubst? Du glaubst? Du bist gläubig zur katholischen Kirche übergetreten? Zur allein Seligmachenden, sagte Theophil. Ich, der Sohn Samuels, des jüdischen Trödlers, habe es vollbracht im Besitz meiner gesunden fünf Sinne und bei vollständigem geistigen Bewusstsein. Ich hab's gewagt mit Sinnen, wie Herr Ulrich von Hutten der Ketzer sagen würde. O Moses, Moses! Theophil, liebster Freund, Theophil Stein, der Moses aus dem Trödelladen, der Moses aus der Kröppelstraße ist tot und begraben und wird nicht wieder auferstehen. Du, der Skeptiker, der Zweifler, ich fasse es nicht, rief Hans in halber Verzweiflung. »Lieber Alter«, sagte Theophil, »so schnell lässt sich das auch nicht begreifen. Du kennst allzu wenig von meinem Leben, um dir auf der Stelle ein Urteil über mich und meinen Weg bilden zu können. Es findet sich aber wohl noch Gelegenheit, wo du klar sehen wirst. Ich rechne dann auf deine Billigung. Jetzt lass uns auch über diesen Punkt schweigen. Ich habe längst damit abgeschlossen.« Wortlos und wie vernichtet saß Hans Unwirsch da. Was er vernommen hatte und die Art, wie er es vernommen hatte, gefiel ihm gar nicht. Schwindelnd sah er in die unergründlichen Tiefen fremden Lebens, die sich vor seinen Füßen öffnete. Er konnte seines Unbehagens in keiner Weise Herr werden. Wieder lenkte der Dr. Stein das Gespräch auf das Haus des Geheimen Rates. Er nahm ein ungemeines Interesse an allem, was dasselbe betraf. Über Cleophäa erfuhr er allmählich alles, was Hans von ihr, ihrem Wesen und Sein wusste. »Ich bin dem Mädchen hier und da in der Gesellschaft begegnet«, sagte Theophil. »Diese holde Spötterin mit dem biblischen Namen wird überall in einer Weise besprochen, die mich sehr reizt, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Du musst mich in dem Hause vorstellen, Hans.« »Ich?« fragte der Hauslehrer der Frau Geheimenrätin Götz mit einem solchen Ausdruck kläglichster Hilflosigkeit, dass Theophil hell auflachte. »Armer Kerl, ich vergaß. Nun, ich werde dich besuchen und nous verrons. Was das stille Veilchen anbetrifft, das da im Verborgenen blüht, die andere junge Kreatur, Fräulein Franziska«, rief Hans, »du Mo...« »Theophil, ich bitte dich, sprich nicht in solchem Ton von ihr.« »Nein, nein, entschuldige mich, lieber Junge, du kennst ja meine Art. Jenes arme Kind hat freilich mehr Anspruch auf meine Achtung und Teilnahme als irgendjemand. Was, du willst schon gehen? Meine Zeit ist abgelaufen und über das Wichtigste willst du doch nicht mit mir sprechen. So lebe denn für jetzt wohl. O Moses, Theophil, wie anders habe ich dich wiedergefunden. Aus Knaben werden Männer, Hans. Du lebst immer noch sozusagen außerhalb deiner Zeit, sitzt still und hörst nur ein großes Sausen und Brausen in der Ferne. Ich dagegen arbeite mitten im Sturm und es ist oft ein schwieriges Ding, sich dabei auf den Füßen zu halten. So lebe denn wohl für jetzt. Wir werden uns bald wiedersehen. Wenn du mir einen Gefallen erweisen willst, so sprich für jetzt daheim nicht von mir. Lebe wohl, Alter!« Hans ging und wäre jedenfalls an diesem Tage ein schlechter Lehrmeister gewesen, aber glücklicherweise wurde seine Kunst nicht in Anspruch genommen. Emmes Verdauungsbeschwerden gestatteten noch immer nicht die kleinste geistige Anstrengung. In seine Stube stieg der Präzeptor hinauf, schloss die Tür hinter sich ab und sann nach über den Lebensgang seines Freundes, des Moses Freudenstein, der sich jetzt Theophil Stein nannte und vom Judentum zur christlichen Kirche übergetreten war. In seine beängstigenden Gedanken mischten sich scharf die Töne von Cleopheas Stimme und Fortepiano. Die junge Dame sang mit großer Bravour eine italienische Arie, aber der Gesang missfiel dem Hauslehrer wie der Religionswechsel seines Jugendfreundes. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. Juli 2024.